Zeitreise durch meine Gedanken. Viele Bilder rasen an mir vorbei. Diese Bilder nehmen mich gefangen. Sie sind in mir und werden nie vergehen. Die Erinnerung in meinem Leben. Es war nicht immer leicht, doch die Zeit war schön. Diese Gedanken kann mir keiner nehmen. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare. Eine nie vergessene Zeit, die unser ganzes Leben so bleibt. Diese Erinnerung gebe ich niemals auf. Meine Gedanken bleiben frei. Die wilden Jahre, sie gehen niemals vorbei. Und Freunde verloren in all den Jahren. Und früher oder später hab ich immer erkannt, wer hier die echten Freunde waren. Zusammen haben wir viele schöne Stunden erlebt. Und drohte Gefahr hab ich gemerkt, wer wirklich zu mir steht. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare. Eine nie vergessene Zeit, die unser ganzes Leben so bleibt. Diese Erinnerung gebe ich niemals auf. Meine Gedanken bleiben frei. Die wilden Jahre, sie gehen niemals vorbei. Langeweile kam nie auf, es war immer wieder ein Abenteuer. Viel gesungen und viel gelacht, viele Nächte durchgemacht. Ich hoffe, solche Zeiten wird's auch weiterhin geben. So ist unser Leben. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare. Eine nie vergessene Zeit, die unser ganzes Leben so bleibt. Diese Erinnerung gebe ich niemals auf. Meine Gedanken bleiben frei. Die wilden Jahre, sie gehen niemals vorbei. Und so bleibt es, da könnt ihr euch sicher sein. Niemand kann meinen Glauben brechen und niemand schüchtert mich ein. Und werden die Zeiten härter, umso härter werde ich. Die wilden Jahre gehen nie vorbei. Alles bleibt so, wie es ist. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare. Eine nie vergessene Zeit, die unser ganzes Leben so bleibt. Diese Erinnerung gebe ich niemals auf. Meine Gedanken bleiben frei. Die wilden Jahre, sie gehen niemals vorbei. Vorbei. Die wilden Jahre, die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare. Eine nie vergessene Zeit, die unser ganzes Leben so bleibt. Diese Erinnerung gebe ich niemals auf. Meine Gedanken bleiben frei. Die wilden Jahre, die wilden Jahre, sie gehen niemals vorbei.